Drei Zigeuner fand ich einmal liegen an einer Weide. Als mein Fuhrwerk mit milder Qual schlich durch sandige Heide, hielt der eine für sich allein, in den Händen die Fiedel, spielte und blüht vom Abendschein sich ein lustiges Liedel. Hielt der zweite die Pfeife im nach seinem Rache. Froh, als ob von Erden rund nichts zum Glücke der brauche. Der dritte behaglich schlief und sein Zimmer am Baum und kleine trugen drei Löcher und bunte Flinten. Aber sie boten trotzig frei Spott im Ehren geschickte. Haben sie mir gezeigt, wenn das Leben uns nahtet, wie man's verschläft, verraucht, vergeigt und es dreimal verachtet.